Abschnitt 1 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel: Die Pickwickier. Dem ersten Lichtstrahl, welcher die Nacht erhellt und das Dunkel, in welches die frühere Geschichte der öffentlichen Laufbahn des unsterblichen Pickwick eingehüllt scheint, in blendenden Glanz verwandelt, erhalten wir durch einen Blick in den nachstehenden Auszug aus den Verhandlungen des Pickwick-Clubs, welchen der Herausgeber dieser Papiere mit Vergnügen seinen Lesern zum offenkundigen Beweise vorlegt, mit welcher gewissenhaften Sorgfalt, unermüdlichen Beharrlichkeit und feiner Unterscheidungsgabe er die ihm anvertrauten zahlreichen und verschiedenartigen Dokumente durchforschte. 12. Mai 1817. Unter Joseph Smiggers Esquire, BVP, PCM, Präsidium, Anmerkung des Übersetzers, bedeutet beständiger Vizepräsident und Pickwick-Club-Mitglied, wurden folgende Resolutionen einstimmig angenommen: Dass die Gesellschaft mit den Gefühlen der vollkommensten Zufriedenheit und unbedingter Beistimmung, die durch Samuel Pickwick, Esquire, PPCM, mitgeteilten spekulativen Untersuchungen über die Quelle der Fischteiche von Hampstead, nebst einigen Bemerkungen über die Theorie des Froschsprungs vorlesen hörte, und dem besagten Samuel Pickwick, Esquire, PPCM, ihren wärmsten Dank dafür abstattet. Dass die Gesellschaft innigst von den Vorteilen überzeugt ist, welche der Wissenschaft aus obgenanntem Opus sowie überhaupt aus den unermüdlichen Forschungen des Herrn Samuel Pickwick, Esquire, PPCM, in Hornsey, Highgate, Brixton und Camberwell erwachsen müssen, und dass sie daher den unschätzbaren Gewinn nicht verkennen kann, der sich für die Fortschritte und Verbreitung des Wissens unausbleiblich ergeben muss, wenn dieser gelehrte Mann seine Spekulationen auf ein weiteres Feld ausdehnt, größere Reisen unternimmt und dadurch die Sphäre seiner Beobachtungen erweitert. Dass die Gesellschaft in der obgedachten Absicht einen Vorschlag in ernste Erwägung gezogen, der von vorbesagtem Samuel Pickwick, Esquire, PPCM und drei weiteren sogleich namhaft zu machenden Pickwickiern ausgegangen, um eine neue Abteilung der vereinten Pickwickier unter der Benennung der korrespondierenden Gesellschaft des Pickwick-Clubs zu bilden. Dass der besagte Vorschlag die Sanktion und Genehmigung der Gesellschaft erhalten habe. Dass daher die korrespondierende Gesellschaft des Pickwick-Clubs hiermit konstituiert ist und dass Samuel Pickwick, Esquire, PPCM, Tracy Tupman, Esquire PCM, Augustus Snodgrass, Esquire PCM und Nathaniel Winkle, Esquire PCM, hierdurch zu Mitgliedern derselben ernannt und ersucht worden sind, von Zeit zu Zeit authentische Berichte über ihre Reisen und Untersuchungen, Beobachtungen der Charaktere und Gebräuche und alle ihre Abenteuer, nebst den dazugehörigen Papieren und Dokumenten, zu denen Lokalszenen oder Ideenverbindungen Veranlassung geben möchten, an den in London residierenden Pickwick Club einzusenden. Dass die Gesellschaft von ganzem Herzen den Grundsatz anerkennt, nach welchem jedes Mitglied der korrespondierenden Abteilung seine Reisekosten selbst tragen soll, und dass sie nicht das Geringste dagegen einzuwenden hat, wenn die Mitglieder der besagten Sektion in Voraussetzung der obigen Bedingung ihre Reisen und Untersuchungen so lange fortsetzen, als es ihnen beliebt. dass endlich die Mitglieder der vorbesagten korrespondierenden Gesellschaft hierdurch in Kenntnis gesetzt worden, wie der Club ihren Vorschlag, das Porto für die von ihnen eingehenden Briefe und Pakete ihrerseits tragen zu wollen, in Erwägung gezogen und denselben der großen Geister, von denen er ausging, für völlig würdig gefunden, weshalb er sich hiermit vollkommen einverstanden erklärt. Ein zufälliger Beobachter, fügt der Sekretär hinzu, dessen Aufzeichnungen wir den hier folgenden Bericht verdanken, würde vielleicht nichts Außerordentliches an dem Kahlkopf und der großgläserigen Brille gefunden haben, die während der Ablesung obiger Resolutionen unverwandt auf sein, des Sekretärs Gesicht gerichtet waren. Für solche aber, welche es wussten, dass unter dieser Glatze Pickwicks gigantisches Gehirn arbeitete und dass die strahlenden Augen Pickwicks unter jenen Gläsern funkelten, hatte der Anblick in der Tat ein hohes Interesse. Da saß er, der Mann, der die Teiche von Hampstead bis zu ihren Quellen erforscht und durch seine Theorie des Froschsprunges die ganze gelehrte Welt in Alarm gesetzt hatte, so ruhig und unbeweglich wie die tiefen Wasser der Ersteren an einem kalten Wintertage oder wie ein einsames Exemplar der Letzteren in dem geheimsten Winkel eines irdenen Kruges. Und um wie viel interessanter wurde das Schauspiel, als auf den einstimmigen Ruf »Pickwick«, der ausgezeichnete Mann langsam den Windsor-Stuhl, auf dem er gesessen, bestieg und voll Feuer und Leben den von ihm selbst gegründeten Club anredete. Welch eine Studie für einen Künstler bot diese Szene dar! Der beredte Pickwick, da steht er, die eine Hand mit Grazie hinter seinem Rockschoß verbergend, während die andere die Lüfte zerteilt, um seine glühende Deklamation zu unterstützen. Seine erhabene Stellung macht seine eng anschließenden Inexpressibles und Gamaschen bemerkbar, die an einem Manne von gewöhnlichem Schlag vielleicht gar nicht aufgefallen wären, so aber, da sie einen Pickwick bekleideten, wenn wir uns des Ausdrucks bedienen dürfen, eine unwillkürliche Achtung und Ehrfurcht einflößen. Da steht er, umringt von den Männern, die sich freiwillig entschlossen haben, die Gefahren seiner Reise mit ihm zu erproben und den Ruhm seiner Entdeckungen zu teilen. Zu seiner Rechten sitzt Mr. Tracy Tupman, der nur zu empfängliche Tupman, der mit der Weisheit und Erfahrung reiferer Jahre den Enthusiasmus und die Glut des Jünglings in der anziehendsten und verzeihlichsten aller menschlichen Schwächen, der Liebe, vereinigt. Die Jahre und das Wohlleben haben seiner einst romantischen Gestalt eine weitere Ausdehnung gegeben. Die schwarzseidene Weste hat sich immer mehr hervorgedrängt. Zoll für Zoll ist die goldene Uhrkette unter Tupmans Gesichtskreise entrückt worden und gradweise ist das volle Kinn über die Grenzen der weißen Krawatte hinausgequollen. Aber Tupmans Inneres hat keine Veränderung erlitten. Verwunderung des schönen Geschlechts ist immer noch seine Hauptleidenschaft. Zur Linken seines großen Meisters sitzt der poetische Snodgrass und neben ihm Herr Winkle, der Freund der Wälder und Jagden, ersterer poetisch in einen geheimnisvoll blauen Mantel mit einem Kragen von Kaninchenfell eingehüllt, während letzterer mit einem neuen grünen Jagdkleid, einem schottischen Halstuch und dicht anschließenden Tuchbeinkleidern den Glanz noch erhöht. Herrn Pickwicks Rede bei dieser Gelegenheit, sowie die darauf folgenden Debatten, sind in die Verhandlung des Clubs eingetragen. Beide haben mit den Diskussionen anderer berühmter Körperschaften große Ähnlichkeit, und da es immer interessant ist, der Verwandtschaft zwischen den Äußerungen großer Männer nachzuspüren, so teilen wir hier wenigstens den Eingang mit. Herr Pickwick bemerkte, sagt der Sekretär, dass jedem Manne der Ruhm am Herzen liege. Der poetische Ruhm liege seinem Freunde Snodgrass am Herzen, der Ruhm der Eroberungen in gleichem Grade seinem Freunde Topman und das Verlangen, Ruhm einzuernten auf dem Gebiet der Jagd, der Luft und des Wassers, entzünde vor allem die Brust seines Freundes Winkle. Er, Herr Pickwick, wolle nicht in Abrede ziehen, dass er durch menschliche Leidenschaften und Gefühle bewegt werde. Beifall. Vielleicht menschliche Schwächen habe, lauter Ausruf, nein, nein, aber so viel glaube er sagen zu dürfen, dass wenn sich je das Feuer der Selbstsucht in seinem Busen entflamme, dieses augenblicklich wieder durch den Wunsch gedämpft werde, vor allem der Menschheit zu dienen, deren Wohl der Fittich sei, auf dem sich sein Geist emporschwinge, so wie er die Philanthropie als sein Lebensprinzip betrachte. Stürmischer Beifall. Er wolle es offen gestehen und gebe das Geständnis seinen Feinden preis. Er habe einigen Stolz gefühlt, als er der Welt seine Theorie des Froschsprungs mitteilte. Man möge das Verdienst derselben nun anerkennen oder nicht. Ein Ausruf. Es geschieht, und lauter Beifall. Er wolle der Versicherung eines ehrenwerten Pickwickiers, dessen Stimme er soeben vernommen, Glauben schenken. Doch wenn sich auch der Ruhm jener Abhandlung bis zu der äußersten Grenze der Welt verbreitete, so würde doch der Stolz, mit welchem er auf die Autorschaft dieses Erzeugnisses blicke, mit dem Stolze nicht zu vergleichen sein, mit welchem er in diesem, dem stolzesten Augenblicke seines Daseins um sich her schaue. Beifall. Er sei nur ein geringes Individuum, nein, nein, könne jedoch nicht umhin zu fühlen, dass man ihn zu einer mit großer Ehre und einiger Gefahr verknüpften Bestimmung auserkoren habe. Das Reisen sei jetzt eine missliche Sache. Die Straßen wären in einem beunruhigten und die Gemüter der Kutscher in einem keineswegs befestigten Zustande. Die ehrenwerten Mitglieder möchten die Blicke richten, wohin sie wollten, und die Szenen berücksichtigen, die sich ringsumher ereigneten. Überall würden Wagen umgeworfen, gingen Pferde durch, schlügen Boote um und platzten Dampfkessel. Beifall. Eine Stimme. Nein. Nein? Möge doch der ehrenwerte Pickwickier, der so laut Nein rief, vortreten und es leugnen, wenn er kann. Beifall. Wer war es, der Nein rief? Enthusiastischer Beifall. War es etwa ein eitler und unzufriedener Mann, um nicht zu sagen ein rechthaberischer Schulfuchs? Lauter Beifall, der eifersüchtig auf das vielleicht unverdiente Weise seinen Pickwicks Untersuchungen zuteil gewordene Lob und ärgerlich über das Fehlschlagen seiner eigenen schwachen Versuche, mit ihm, Pickwick, zu wetteifern, jetzt auf diese niedrige und gehässige Art. Hier erhob sich Herr Blotten von Aldgate, um zur Ordnung zu rufen. Spielte der ehrenwerte Pickwick hier damit auf ihn an? Man ruft zur Ordnung. Ja, nein, weiter, nicht weiter und so weiter. Herr Pickwick erklärte, er werde sich durch Geschrei nimmer mehr zum Schweigen bringen lassen. Er habe allerdings den ehrenwerten Herrn gemeint. Große Aufregung. Herr Blotten, sagte er, weise die falsche und lächerliche Anklage des ehrenwerten Herrn mit tiefer Verachtung zurück. Große Bewegung. Der ehrenwerte Herr sei ein Aufschneider. Ungeheure Verwirrung und lautes Rufen. Zur Ordnung, zur Ordnung. Herr Augustus Snodgrass eilte nach dem Präsidentenstuhl. Er wünschte zu wissen, hört, ob man es zugeben wolle, dass dieser schimpfliche Streit zwischen zwei Mitgliedern des Clubs fortgesetzt werde. Hört, hört. Der Präsident war fest überzeugt, dass der ehrenwerte Pickwickier den Ausdruck zurücknehmen werde, dessen er sich soeben bedient habe. Herr Blotten erklärte mit aller Achtung vor dem Präsidenten, dass er dies nicht tun werde. Der Präsident erkannte es für gebieterische Pflicht, den ehrenwerten Herrn zu fragen, ob er sich des ihm entschlüpften Ausdrucks im gewöhnlichen Sinne bedient habe. Herr Blotten nahm keinen Anstand, die Frage zu verneinen. Er habe das Wort im pickwickischen Sinne gebraucht. Hört, hört! Er fühle sich verpflichtet zu erklären, dass er persönlich die größte Hochachtung gegen den ehrenwerten Herrn hege und er habe ihn nur aus dem pickwickischen Gesichtspunkte für einen Aufschneider angesehen. Hört, hört! Herr Pickwick fühlte sich durch die offene, aufrichtige und genügende Erklärung seines ehrenwerten Freundes vollkommen zufriedengestellt und fügte zugleich hinzu, dass auch seine eigenen Bemerkungen bloß im pickwickischen Sinne zu verstehen gewesen wären. Beifall. Hier schließt der Eingang und wir zweifeln nicht, dass damit wohl auch die Debatte zu Ende war, nachdem sie zu einem so befriedigenden Resultat geführt hatte. Es liegen uns zwar keine offiziellen Berichte von den Tatsachen vor, die der Leser in dem folgenden Kapitel finden wird, aber sie wurden sorgfältig aus Briefen und anderen so unzweifelhaft echten handschriftlichen Dokumenten geschöpft, dass die zusammenhängende Darstellung derselben dadurch gerechtfertigt wird. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 20. Februar 2025.